Was ist los, Kusel? Schon müde? Für mich aus und hol deine Titten raus und dann setz dich langsam nieder, immer wieder auf und nieder. Sing mit, hey, Hänger und Schlüpfer, hey, Hänger und Schlüpfer, Hänger und Schlüpfer. Schmeiß sie zu mir hier herauf und dann tanzen der Musik. Glaub mir, dann hab ich dich lieb. Sing mit! Häng und Schlüpfer, Schlüpfer, häng und häng und Schlüpfer. Häng und Schlüpfer, Schlüpfer, häng und häng und Schlüpfer. Für mich aus, schmeiß dich zu mir rauf, und dann tanzt zu der Musik. Doch mir dann hab ich dich lieb. Nimm mit, häng und Schlüpfer, Schlüpfer, häng und häng und Schlüpfer. Häng und Schlüpfer, geile Sau. Schlüpfer! Komm schon! Häng und Schlüpfer! Häng und Schlüpfer! Häng und Schlüpfer! Häng und Schlüpfer! Lauter, ich denke mir die Kusel!